Kundgabe 2325. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.5.1942. Geistige Tätigkeit wichtiger als irdische Tätigkeit. Nichts wird euch geistigen Reichtum ersetzen, so ihr dieses Erdenleben verlasset. Und darum sorget nicht zu sehr euch um das Irdische, sondern gedenket nur immer der Gestaltung eurer Seele. Die irdische Tätigkeit soll wohl gewissenhaft ausgeführt werden. Doch wo dem Menschen eine geistige Aufgabe gestellt ist, geht diese der irdischen Tätigkeit voran. Es gibt nichts, was dringender wäre, als die Sorge um die Seelen der Mitmenschen. Und die irdische Tätigkeit ist oft nur Mittel zum Zweck, in Not befindliche Seelen in die Nähe dessen zu führen, der helfen kann und helfen will, so seiner Hilfe kein Widerstand entgegengesetzt wird. Es darf keineswegs die irdische Tätigkeit ein Hindernis sein zur Ausübung der Fürsorge, wo diese nötig ist. Denn unzählige Menschen sind zu ersteren bereit, wenige aber wenden sich einer solchen Tätigkeit zu, die der Seele des Mitmenschen zum Heil gereicht. Denket daran, in welcher Not die Seelen auf Erden sich zurzeit befinden, und erkennet auch die Notwendigkeit eures Wirkens. Denn durch euch will Gott selbst wirken, und ihm sollt ihr euch gläubig und schrankenlos zur Verfügung stellen. Ihr sollt immer für ihn bereit sein, so er euch benötigt. Und ihr sollt euch keine Bedenken machen, dass ihr die Erdenaufgabe dadurch vernachlässigt. Denn die Seele ist wichtiger als der Körper, und die Arbeit, die ihr gilt, wird stets von Gott gesegnet sein. Amen.